Hallo, guten Abend. Wir würden gerne anfangen. Und ich heiße euch einfach mal herzlich willkommen zum dritten Teil der Gebang-Veranstaltungsreihe Kurdische Frauenrechtsaktivisten berichten. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle da seid. Wir freuen uns aber auch sehr, dass die Aktivistin von Revan, der Women's Cultural and Media Organizations, geschafft haben, die bürokratischen Hürden und Grenzen zu überwinden und mit uns ihre Zeit zu teilen und zu berichten. Wir danken auch den Kooperationspartnerinnen, den Jubels, den Leuten, die das hier heute hinter der Bar und organisatorisch supporten. Dem autonomen Frauen-Lesben-Referaten Frankfurt, dem Our Right, Our Voice, Our Body, Our Choice Bündnis zum 8. März, auch aus Frankfurt, dem Freien und Medico International. Ich werde ganz kurz was zum Ablauf sagen. Und zwar werde ich gleich was zum Zustandekommen der Veranstaltungsreihe erzählen, dann eine sehr, sehr unvollständige Einleitung zum Hintergrund Südkurdistans und dem Irak geben. Daraufhin werden sich die Aktivistinnen selber vorstellen. Ich mache immer eine kurze Übersetzungspause. Nach der Vorstellungsrunde wird Fenik etwas über den Hintergrund oder allgemein über die Arbeit der Gruppe berichten. Amira wird berichten über die drohende gesetzliche Änderung oder den rechtlichen Rahmen, in dem dieses Jafari-Gesetz steht, dieses Gesetz zur Personenstandsänderung. Und Questern wird dann noch was über die Frauenbewegung generell und auch was die Frauen zwischen zum Beispiel Halatscha und Afrin verbindet. Questern ist nebenbei auch die Bürgermeisterin von Halatscha und ganz überraschend mit angereist. Und wie bei fast jeder Veranstaltung weise ich jetzt schon mal darauf hin, dass es auch so die ein oder anderen Unkosten gab. Es gibt so eine Spendendose, die steht da hinten, es gibt sogar ein Spendenkonto, da liegen hier so Zettel rum. Und wir lassen die Dose einfach nachher nochmal rumgehen und freuen uns, wenn die, die was abgeben wollen, was abgeben. Nach dem Input würden wir uns freuen, wenn wir noch Zeit für Diskussionen und Fragen haben. So Verständnisfragen, wenn sie kurz gehalten sind, können gerne zwischendrin gestellt werden. Alles, was ein bisschen länger und ausführlicher ist, würden wir uns freuen, wenn alle sich das auch sparen für nach dem Input von den Ladies. Und ich mache direkt weiter mit dem Input. Zustandekommen ist die Veranstaltung durch eine Bildungsreise, in der einige aus der Vorbereitungsgruppe beteiligt waren, 2017. Da ging es nach Südkurdistan in die autonome Region. Innerhalb dieser Reise wurde sich mit unterschiedlichen politischen Gruppen getroffen, um einen Austausch herzustellen. Und in einigen Gesprächen ist so ziemlich offene Homo- und Transphobie zutage gekommen, die auch zu vielen Diskussionen geführt hat. Daraufhin haben wir uns gefragt, hier gibt es ja irgendwie auch Leute, die dazu arbeiten, die sich damit beschäftigen, die davon betroffen sind. Das hat dazu geführt, dass wir unseren Fokus irgendwie mehr auf diese Thematik gelegt haben und unter anderem auch festgestellt haben, dass es so wahrnehmen, dass die Sprache, die da vornehmlich gesprochen wird, für bestimmte Dinge keine Wörter gibt. Also zum Beispiel Transsexualität, Homosexualität ist das Wort, was es gibt, super negativ und gewaltförmig belegt. Das sage ich zum einen, um da so ein bisschen so ein Verständnis für zu bringen, in welchem Kontext das stattfindet. Das kann auch relevant sein für so spätere Fragen in der Übersetzung. Genau, deswegen sage ich das. Und ich versuche mal ein bisschen angemacht zu reden. Dann mache ich was mit der Einleitung. Es tut mir ein bisschen leid, das war irgendwie auch schon vorher ein Problem, dass das alles so super kurz ist. Aber man müsste da eigentlich eine eigene Veranstaltung für machen und vielleicht auch andere Leute dazu fragen. Aber So ganz paar Worte zur autonomen Region in Südkurdistan. Die liegt im Nordirak, ist auch auf dem Territorium des Staates Iraks, grenzt im Norden an die Türkei, im Osten an den Iran, im Westen an Syrien, im Norden an den Rest des Iraks. Die Gegend ist irgendwie geprägt von Korruption, dem Machtkampf zweier Parteien, das schon seit Jahrzehnten hin und her geht. Klanstrukturen spielen auch eine Rolle. Es ist eine super schwierige wirtschaftliche Situation. Das Parlament ist seit 2016 geschlossen. Da wurden die quasi Oppositionellen abgeschoben in den Süden von dem eigentlich so international anerkannten Regierungsführer Barzani. Die Wahlen wurden immer wieder aufgeschoben, wo alle Parteien irgendwie auch aktiv daran beteiligt sind. Gleichzeitig ist aber diese Region lange Zeit die sicherste in der Gegend gewesen, während der Schreckensherrschaft des IS rundherum, was dazu geführt hat, dass mehrere Millionen Menschen, Binnenflüchtlinge aus dem Irak, aber auch viele Geflüchtete aus Syrien, in genau die Region gezogen sind. So ungefähr leben da 5 Millionen Menschen und es sind in etwa 2 Millionen Menschen in die Gegend geflüchtet, um das vielleicht noch mal so ein bisschen im Kontext der aktuellen Geschehnisse zu stellen. Dann, das hat vielleicht die eine oder andere mitbekommen, das hat in den europäischen Medien oder westlichen Medien so ein bisschen Aufmerksamkeit gefunden, gab es ein Referendum 2017. Das hat dazu geführt, dass der Zentralstaat einige Gebiete quasi zurückerobert hat. Da gibt es ständige Gebietsstreitigkeiten. Die Grenzkontrollen obliegen jetzt wieder dem Zentralstaat und nicht mehr der autonomen Region oder der Regionalregierung. Es ist so eine Art Flugverbotszone eingerichtet worden, weswegen man nicht mehr direkt hinreisen kann, sondern zum Beispiel über den Landweg oder über Bagdad. Eine noch viel kürzere Einleitung zum Irak. Da kann man eigentlich sagen, dass seit dem Vormarsch des Daesh, sogenannten IS, 2014 sich die politische Krise und die Machtkämpfe innerhalb des Landes weiter zugespitzt haben oder intensiviert haben. Das Gesetz, was auch in dem Flyer erwähnt wurde, wurde auch 2014 schon mal versucht zu verabschieden und auch noch vorher in der Vergangenheit. Das ist das Jafari-Gesetz, von dem auch noch die Rede sein wird. Da werden die Ladies umfangreich darüber berichten. Was auch noch relevant vielleicht für jetzt gerade ist, im Mai 2018 sind Wahlen geplant im Zentralstaat Irak. Vielleicht werden sich manche fragen, was hat das jetzt alles miteinander zu tun, hier irgendwie Südkurdistan und autonome Region und Nordirak und Südirak. Das sind sehr vielschichtige Verbindungen, die sind politischer und finanzieller Natur, auch historischer. Genau. Sehr kurz. Ich wünsche euch inspirierende Momente und eine spannende Unterhaltung. Und ich übergebe jetzt einfach das Mikrofon. با او شرح حکی کردین زور سپاس لبان باش که سالی رو کنه حاضرین خوش حالین کردین من نام فیرک شفیقه رایش کاری کمالایتی و که دو جاری ما در اصلاوی راگیندی و راگیندی Guten Abend, vielen Dank für die nette Einleitung. Pia, mein Name ist Felix Schaffir. Ich möchte mich kurz vorstellen. Meine Arbeit als Name Felix Schaffir. Name Karubari. Beraterin, Sorge Beraterin. Beraterin von Rewan. Okay. Als Beraterin von Rewan. ماهویی باش کاری را خرایم کردیم، لی مافی مطالعه و مافی شنن، هر واحد تونستی برای کاری بروی تند تیجی شنن، و اشکالی نداره با پنابر و آوازی کاری که آمیانه کردیم. Ich habe lange Zeit in Fragen für Kinder, für Frauen, Frauenrechte, Kinderrechte und auch für die Flüchtlinge nach dem Start der IS mich eingesetzt und gearbeitet. Danke. Vielen Dank. Mein Name ist Amira Hassan. Ich bin Rechtsberaterin des Rewan-Vereins. Спасибо, я рехра, окей, там вот пешвазио, там дальнейшний коллега, я говорю, рехсим, спасибо, а ты не бьё, говорю, там так. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie heute so zahlreich erschienen seid. Ja, und ich freue mich auf meinen Namen. Und jetzt ich hier sei, oder Posti, ja sei, ja, kann ich nur... Sie hat mich auch bedankt, meine Bekanntheit. Da kann ich nicht. Posti, زور رخراب تایبتی ام رخراب کردم لبوانی ما فی جنون دارم. Ich bin im Rechtswesen tätig gewesen. Ich habe alle rechtlichen Hintergründe bearbeitet, ganz besonders Kinder- und Frauenrechte. و بتایبتی کارم کرد و لگال گروپا کان لوی اسایانی کلا کردستان نشو بهاو کاری لگال پارلمانو لجنه جنام پارلمانی کردستان. Ich habe mit vielen Vereinen gearbeitet, insbesondere mit dem Parlament in Kurdistan und mit vielen anderen Vereinen, die sich dafür eingesetzt haben. Vielen Dank. Guten Abend. Mein Name ist Kestan Akram Faraj. Ich bin die Bürgermeisterin von Halabja. Und ich bin Frauenaktivistin. Ich bedanke mich beim Verein Falkenverein, dass wir heute alle zusammengekommen sind. Dass wir heute die Möglichkeit haben, uns über die Situation, die Veränderungen im Irak und ganz besonders in Kurdistan zu unterhalten. Ganz besonders die Frauenaspekte, also die frauenrechtlichen Aspekte und alles, was mit der Frau zu tun hat. Spaß. Vielen Dank. Dubara Spaß über Herbe, mit Amelia Rechrauke von Tanne Pirbnasien, Rechrauke Ragian, mit Black Vigishnan. Vielen Dank für Ihr Erscheinen. Ich möchte gerne kurz auf meinen Verein eingehen und unser Verein kurz vorstellen. Unser Verein wurde 1997 als erstes Verein gegründet in Kurdistan, die sich ganz besonders für die Rechte der Frau eingesetzt hat. Wir haben in Kurdistan weit gearbeitet, aber hauptsächlich unser Hauptsitz war in Sulaymaniyah. Wir haben in den weiteren Städten Kurdistans viele freiwillige Helfer, die sich zur Verfügung gestellt haben für diese Arbeit. با تنسیق با لگر یکم زر که خوان تزدیل کرده لیان حکمتی هریم ها به پی یعصای جمعه جی 2000 لعصا Wir sind als Verein aufgenommen worden, wir sind rechtlich hinterlegt nach dem Gesetz, ersten Paragraphen des Gesetzes von 2011, das erlassen wurde. و هم که لین اش مال لوش نانه که دوکا زیاتر جنان تیدا تو سواتر بونیا خود ما فکانن پیشاوت که Und wir haben ganz besonders in frauenrechtlichen Dingen gearbeitet, dass Frauen immer als minderwertig angesehen wurden und die Rechte der Frauen nie gewürdigt wurden. Ganz besonders in Germian, das ist eine Gegend, die ganz stark betroffen ist, 1988 durch den Massaker, das sich anfallen nennt. Und die Frauen, die hinterbliebenen Frauen, da, um sie kümmern wir uns heute noch. Solche Vereine können nicht ohne die Unterstützung von vielen Freiwilligen und anderen Vereinen entstehen oder bestehen bleiben. Daher mussten wir uns auch auf die Unterstützung vieler wir bedanken uns natürlich, so wie wir uns heute bei Ihnen bedanken, auch bei diesen Vereinen, die uns auch auf finanzieller Basis unterstützt haben. Wir haben einen Notfallverein, einen norwegischen Notfallverein gehabt, die uns unterstützt haben. Ein weiterer schwedischer Verein. Das ist der Name der schwedische. Okay, das ist der schwedische Verein, der Name. Exactly. Okay, just for Basha. هر وقت سعی کردیم که دیگه من کدیل برای او باشند که ما کره خواهیم که من اشته دکن اشی کمالایتی با اشی یسایی با هر وقت اشی پروژه کن با لیشی کمالایتی Wir haben einige Punkte angegangen in unserem Verein, beispielsweise gesellschaftliche Aspekte, vereinsbezogene Aspekte, rechtliche Aspekte und die Projekte, die wir verwaltet haben. Wir haben versucht, ein Bewusstsein in den Frauen hervorzurufen, die einfach ja, das erweckt werden musste. Ganz besonders in den Gegenden, wo die Frauen Analphabeten waren, dass wir sie aufmerksam gemacht haben, was für Rechte die Frauen haben und mit ihnen zu arbeiten. Daher haben wir solche Unalphabetisierungskurse Wenn Frauen Analphabeten sind oder grundsätzlich Menschen Analphabeten sind, können sie natürlich ihre finanziellen Aspekte nicht handhaben. Daher haben wir diese Kurse gegründet, um sie darauf aufmerksam zu machen. Wir haben auch weitere Projekte gehabt, wie die Unterstützung der Frauen, die fliehen mussten vor dem IS und in solchen Camps untergebracht waren. Daher unterstützen wir diese Frauen heute noch, da sie in finanzieller Hinsicht und auch in gesellschaftlicher Hinsicht sehr benachteiligt sind und sich leider nicht zurecht helfen können. Wir sind für ihre Unterstützung da. اقتصادی و دکاتر که زوربی میدیا کن یا خود مثلا او کار سرکانی که نگرد بودکن خوی امام چینه چی وکو رانی من هر بجردو که دتوانی بلی زوربی جنان دیوین در مفکان پیشی اکره لبروی زوربی خیره چیا؟ Wir haben ganz besonders in Rania uns Wir haben uns explizit Orte ausgesucht, Ortschaften ausgesucht, dass wir diesen Bewusstsein in der Frau wecken, wie beispielsweise in Rania, in der Stadt Rania ist eine Stadt, die in der, also eine Kleinstadt, die in der Nähe von Slemania ist, und bis heute wird dort die Frau beschnitten. Das Heiraten der ersten und der zweiten Frau und weitere Frauen ist gang und gäbe. Nicht nur in Rania, sondern in vielen anderen Städten ist das allgegenwärtig. Und dass Gewalt gegen die Frau, gegen Frauen angewendet wird, ist die Frau wird getötet aufgrund der Ehre, also Ehre wird im Vordergrund gestellt. Ja. Schande von Familie, Rufmord, Ehrenmord, danke. Ja, von Tahdid Kidney auch zu Kambaganji, Hasla, Kurelga, Kafika, wie ich kenne, so weiter, der Tahdid mit dir, Lamala und dann, okay? Vor allem als Beispiel auch herangeführt, ein junges Mädchen, das sich in einen Jungen verliebt, dass dann das Mädchen dann umgebracht wird, weil sie diesen Fehler gemacht hat. Sie wird also quasi entweder in diesem Wege umgebracht oder sie sucht sich Hilfe in solchen Vereinen, die wir in der wir arbeiten. Wenn sie zu uns kommt, zu uns gelangt, dann arbeiten wir mit ihr und zeigen ihr ihre Rechte auf. Sofern wir können, setzen wir uns mit der Familie hin und besprechen und suchen nach einer Lösung. Wenn das nicht ausreichen sollte, dann haben wir weitreichende Mittel, wie mit der Polizei. Wir haben das Gesetz hinter uns, die wir dann einsetzen. Wenn das Mädchen dann nicht zu der Familie zurück kann, wird sie in einer Frauenunterkunft untergebracht. Diese Unterkünfte sind dafür da, dass diese Frauen untergebracht werden, die bedroht werden von der Familie oder ihnen Ähnliches widerfahren ist. Diese Frauenhäuser werden von der Regierung geschützt. Und da kann keiner eingreifen. Es ist unter einem Schirm quasi. Es ist ein unbekannter Ort. Da kann wirklich niemand hin und keiner weiß, wo dieser Platz sich befindet, außer die Vereine und die Regierung. Trotz dieser Instanz durch die Regierung, durch die Polizei, werden diese Frauen weiterhin bedroht. Deshalb haben unsere regionalen Vereine sich mit internationalen Vereinen zusammengetan, um weitere Hilfe zu beschaffen. Um die Fälle, die ganz besonders brenzlig sind, zu retten, dass dann die Frauen wirklich dann in den Ausland gebracht werden. Der Hauptpunkt unseres Vereines ist die Veröffentlichung unserer Arbeit. In den Medien war es unser Ziel, dass wir die Stimme der Frau zum Vorschein bringen. دنجیشن باید که دنگی چی آزاد بیتن سه آجنانه که لسر کردن دروز بکلیت رو بودن سر کرده یا خود پیشب کردن لبرام بکن پیشب کاری کنن پیشم بگیر؟ Vor allem, dass die Frauen ihre Rechte wissen, in den Vordergrund treten können, in juristischer Hinsicht nach vorne treten können und an sich arbeiten können. Wir haben eine Radiostation mit dem Namen Die Stimme der Frau. Wir haben eine Zeitschrift mit dem Namen Das Leben, aber jetzt heißt es Rewan. Guide. Führer, also der Name übersetzt heißt Führer, die Zeitschrift. برام بده خو لبر دیسانه که رم لبر بادی آب و یوشانه وای که دیکه نرادی دیکه من نظر دیکه من میبینم استان سایت کمانه هر بسایتی نوی ریوان میدیا دوت آکه اگر استان سایت Leider konnten wir aus finanzieller Hinsicht unser Radio und auch unsere Zeitschrift aufrechterhalten. Wir haben jetzt eine Internetseite mit dem Namen Rewan. Rewan. Dort. Media. Rewan Media. Dot org. Dot org. Punkt org. Leben der Rom gut manche Schäfer für Schande dritten. Mesela Bol Munajnjaka Kassuten dritten für Schande dritten. Dort führen wir alle Probleme auf, die aktuell sind, beispielsweise, dass eine Frau verbrannt wurde. Dass Frauen in Bedrängnis geraten durch auf der Arbeit oder durch andere Einflüsse. Frauen werden verbrannt oder Frauen werden dazu gebracht, dass sie sich verbrennen. لعن الكاتشات دتوان بين لك رسالة جنانك من هيك دتوان استرابر مبيش كوتونه ويجدبو ما فكاني جنان دكن Auf anderer Seite haben wir genauso viele Frauen, die auch in den höheren Ebenen arbeiten und für die Sache der Frau sich einsetzen. تنسيقي طاوي شيء لما بين رخرا وكاني مدني كلا كردستان ولا عراقش إيش دكان؟ Wir haben, also wir stehen in Kontakt mit allen Vereinen, die auch im Irak tätig sind. Zuzu دورات إيش دكريت بوي كزيادة رخرا مدني كان بيش كون كان مدكان من بيش كون؟ Wir veranstalten so eine Art Fortbildungskurse für alle Vereine oder kleinen Gruppierungen, damit sie auch vorankommen in ihrer Arbeit. In dem unteren Foto rechts sieht man, dass dort die Frauen des Vereines sich mit der UN zusammensetzen, um für die Sache der Frauen sich ja, auszusprechen, die gerade in den Flüchtlingscamps untergebracht sind. Und den Frauen, vor allem die in den Frauenunterkünften untergebracht sind, suchen wir auf, um nach ihnen zu schauen oder nach ihren Bedürfnissen zu sehen. Es ist ein großes Problem, dass die Frauen, die umgebracht werden von ihren Familien, einfach der Leichnam wird einfach entsorgt, also der wird nicht begraben. Die Leichname werden verunstaltet, sodass man nicht sehen kann, wer das gewesen ist oder wer das war. لو كانت رخراو كان وليدك بين لوبيا كي بوا كريتنو خوان دينيشنو تنهاناوي كتيكا يعجنك دادا لبابيو ناوي خزاني بودام دا لبرو خزانا كي قبوليني او جنازة يولو كريتو In so einem Fall werden unsere Vereine tätig, indem wir die Leichname begraben und ihnen einfach nur einen Namen geben, ohne den Familiennamen zu verwenden, damit man einfach nicht weiß, aus welcher Familie das Mädchen stammt. Weil die Familien die Leichname nicht zurückgeben. Ähm, Trotz dieser Vereine gibt es auch in der Regierung viele Gruppierungen, die sich stark machen für die Rechte, also für die Menschenrechte. Amt für Gewalt gegen Frauen, die sich gerade für die Frauen einsetzen und stark macht. Sie sind wie so eine Art Polizei, die sich halt auch für diese Frauen einsetzt. Und ein anderer Aspekt ist die UN, die auch eine Rolle spielt im Irak. Vor allem UN. Also die UNO. Ja, Community Development Project Program. Auch eine Hamilton. لعنن كاتشا استاش هدرين رخرا وكان في ويسكان بويا كجشي زيادة هبيت من لوبي وادفوكسي لأيوي داري وجوال بجيريتن. Dennoch setzen wir uns dafür ein, dass die weiteren Vereine sich stark machen und gehört werden. بويا أورو إما ليرو كان براستي دعوي هاوكاري زور دكين لو رخراوانيان لو كسان خوب أخشانيان لو كسان كروحي هاوكاري كدني ما في عنها ما في مروف ما في جناني عنها. Deshalb sind wir heute hier und wir bitten die Vereinsmitglieder oder die Vereine, die sich freiwillig einsetzen und sich stark machen für solche Situationen, um Unterstützung. Damit wir uns austauschen können in diesen Fragen und das Beste mitnehmen können. Wir, uns ist ganz klar, dass die Schwierigkeiten, die Problematiken, die hier vorherrschen, ganz andere sind zu unseren Problemen, die kulturellen Hintergründe haben. Auf diesem Wege wollen wir eine Brücke zwischen uns bauen, also zwischen unserer Kultur und den Schwierigkeiten und hier dieser Kultur und den Schwierigkeiten und vor allem, dass unsere Stimme weitergetragen wird, sodass wir weiterhin gehört werden. Vor allem die Situation, also auf finanzieller und juristischer Ebene, im Irak hat sich dahingehend geändert. So geändert, dass unsere Projekte alle eingestellt werden mussten. Die juristischen Aspekte habe ich offen gelassen. Amira wird jetzt darauf eingehen. Es gibt einige Gesetze, die wir mit Vorsicht genießen, weil sie sehr gefährlich sind. Für die Frau vor allem und für Mädchen im Allgemeinen. Ich bedanke mich bei Ihnen. Wir gehen später auf die Diskussion. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich möchte gerne auf die juristischen Aspekte eingehen, vor allem für Frauen. Die Rechte der Frau sind zusammengefasst im Allgemeinen unter Familiengesetze verpackt. وقتی بیمه می‌دانم یاسرکم یا عراق، آیا سعی yasal mamalara ilişki, yani hem yasal kanun bu bazı yani okul, yasal sizden, yani kavani gibi, ama yasal da demiyor. Diese yasal sizden, mesela okul yasal bazı yani hazaran yasal. Ama bir yolda bir mamala var, bir mamala kırmıyor. Ama ne yasal bedeli bulur. Alle Strafgesetze im Irak werden also zusammengefasst unter einem Zivilgesetz im Irak. Das Einzige, was ganz besonders gehandhabt wird, ist die, das Gesetz der Scharia des Islams. Da werden halt die Rechte der Frau wirklich missachtet. Es gibt einige Begrifflichkeiten, die ich zuerst erläutern möchte, bevor ich konkret werde. Wenn wir sagen, die Gesetze, die die Familie betreffen, sind auf der Basis der Scharia des Islams aufgebaut, bedeutend? Scharia yani Koran. Kitab-i Koran. Scharia bedeutet im weitesten Sinne den Koran. Dua'iliye gider nevakan, yani ki tafsiri bir dua. Und dann die Interpretationen des Korans, wie das interpretiert wurde. Es gibt 16 Schulen im Islam, die den Koran interpretiert haben. Zwölf davon nennt sich die Shia, also die Schiiten-Schule. Shia. Mezhebi Shia. Her kitabhane iki lavika cevazı. Und jede Schule unterscheidet sich vom anderen. Also der größte der Schiiten verfolgt quasi die Ideologie des Ja'fari Hintergrundes, weil sie auf dem, weil der Gründer, einfach ein Imam war, der sich Ja'fari nannte. Die Sunniten haben auch vier Schulen, das dem entgegengesetzt ist. Also das sind zwei völlig andere Richtungen. لم شانزا کتابخانه دا زور کم لیه گچن لهم دیشتا لیه گچن لهم دیشتا زور جاوازن Das Problem ist einfach, in diesen 16 Schulen werden die Thematiken der Frau, der Kinder, der Familie ganz anders gehandhabt und ganz anders behandelt. او کشه ام رسلی هلاو لعراق دا که ایانه بگرونو سر ام کتابخانه دا Das Problem, das momentan im Irak entstanden ist oder in der letzten Zeit entstanden ist, ist einfach, dass diese die Gesellschaft zurück möchte auf die Lehre dieser Schulen. Das ist eine Art, eine Schikane der Geschichte, kann man das sagen? Also man Schikane? Also das ist ein sehr altes Problem, also man wird immer wieder damit konfrontiert. Im Osmanischen Reich von im Jahre 1876 damals war Irak noch ein Teil des Osmanischen Reiches. Im ersten Gesetz wurde damals alles nach der sunnitischen Schiene erlassen. Und die Gesetze der Familie bezogen, also die auf die Familie bezogen sind, wurden auf den schiitischen Aspekten erlassen. مذهبي سني زور متحفظة وستاوى هيج لتنها سدوى هيج قران كاريت يعني تفسيراتي تازمان بيها. Es gibt ein Problem, das sehr schwerwiegend ist in der schiitischen Lehre, das sich seit Jahrzehnten, ja, Jahrhunderten nicht geändert hat. Es ist immer noch so geblieben, wie es vor Jahrhunderten auch war. Die Schiiten sind, viele denken, dass die Schiiten dahingehend lockerer sind oder locker damit umgehen, aber so ist das nicht. Also im Kern sind sie noch sehr alt. Aber wenn man sich das genau anschaut, ist das, entspricht das nicht mehr der Scharia des Islams. بعين لسر فتواي بياوي دين روشت والعراقة تاكو صالي لدرزبوني عراقة لسيستم الباشاية حتى صالي نوصو فنجاوهش كسيستم جمهوري هاتوا فشورش بوا. Also diese Gesetze wurden aufrechterhalten bis zur Revolution in 1959 im Irak. Also nach der Revolution 1959 wurde ein allgemeines Gesetz erlassen, das diese Gesetze alle aufgelöst hat, also eine einheitliche Gesetzgebung. Seit 60 Jahren werden diese Gesetze befolgt. امی از سایش هر نصر چارچیوی شریعه اسلامیه بلام به هر شانز مذهب که در گراوه کمی اصان اویه نها Diese Gesetze basieren auch auf diesen 16 Schulen, die angesprochen wurden, aber sie haben sich das Einfachste für sie ausgesucht und setzen das quasi für sich um. Deswegen gab es auch keine Widerworte, weil es gibt viele Völker und viele ethnische Gruppen im Irak und darauf haben sie sich alle geeinigt, weil es das Simpelste war. پیش ام یاسای دو جار محاوله کرده ول عراق دا که یاساکا وکو اما بکره به این یاسا یعنی پیش ام سالی نو سال پنجاو نو جاری گا سالی نو سال سیرسیا جاری گا سالی نو سال چلو چوار Bevor dieses allgemeine Gesetz erlassen wurde, wurde zweimal versucht, diese Scharia nochmal umzuschreiben, einmal im Jahre 1933 und einmal im 1944. Aber die Schiiten waren, also haben sich dagegen gestellt und haben das nicht anerkannt oder anerkennen wollen. Entschuldigung, 1959 konnten die Schiiten sich nicht dagegen übersetzen oder widersetzen, dem Gesetz oder die Gesetzgebung, die gewählt wurde, weil die Regierung, die entstanden ist oder die Revolution, die gestartet wurde, einfach eine sehr linke war, sehr offene war und sie war sehr stark. Deswegen hatten die Schiiten dahingehend keine Macht, um was auszusetzen. اما بنسبت به گشتی بنسبت عراق و بلان بنسبت کردستان و حریمی کردستان که بشکل عراق Das war jetzt im Allgemeinen auf den Irak bezogen, aber ganz besonders möchte ich jetzt gerne nochmal auf den kurdischen Teil eingehen. Da du hast vorhin noch so eine Weile, dass du mit Saddam Kurdistan über die Hirsch, yani ema inch khoma khoma ne bir nach 1991 nachdem das Baas-Regime den kurdischen Teil verlassen hatte, waren wir dazu angetan, uns selber zu verwalten als Volk. Im Parlament Kurdistan von 1992 der Kurdistan Ahema am Yasaman Amadekir Chakikri. Also im ersten Zusammenkommen des Parlaments, das 1992 gegründet wurde in Kurdistan, haben wir versucht, dieses Gesetz zu verbessern, zu optimieren. Ganz besonders, dass wir die Rechte der Frau vorantreiben und hervorheben. بلام لبر اوی تیار دینی کن حزب اسلامی کن نه یعنی هش دواتر شرق نام خوی کردستان او ظروفی باسه کردستان هست او موضوع هر مایه و aufgrund einigen Widerständen durch die islamischen Parteien und den innerpolitischen Konflikten, die uns widerfahren sind in den 90ern, wurde das nicht weiter verfolgt. Das war 2008. Bis 2008. Fünf Jahre nachdem Saddam nicht mehr gemacht hat. Die Männer Kurdistan, auch Yasai, hat schon der Yasai, die Krab Nebu, Balanzor, Mardi, Chakain, Mafi, Ziatr, Bejbejna. Konnten wir vieles an diesem Gesetz ändern, zugunsten der Frau und viele weitere Aspekte hinzufügen, die einfach die Frau hervorheben. Du hast auch Yasai, Yasai, Barangarbune, Tundetiji, man denkt, Sali, du hast auch Yasai, Kayakam, Yasai, Bula, Rojalatina, Oras, Harim, Kurdistan, der Kra, wo Barangarbune, Tundetiji, ein Gesetz, das 2011 verabschiedet wurde, war das erste Gesetz, das einfach sich dafür stark gemacht hat, sich für die Rechte der Frau einzusetzen, denen Gewalt angetan wurde. Also gegen Gewalt gegen Frauen. Es war auch erster Gesetz im ganzen Nahen Osten. Es war das erste Gesetz, das erlassen wurde im Nahen Osten. Nachdem Saddam nicht mehr an der Macht war, waren die Schiiten die Mehrheit, die den Irak regiert haben. سالانی یعنی 60 سال پیش و یا ساکن کنا یا سای دینی مذهبی seither versuchen die Schiiten, also die schiitischen Parteien, diese Gesetze, die wir bis dato erlassen haben und umsetzen, aufzuheben, um 60 Jahre in der Geschichte zurückzukehren und weiter auf islamischer und schiitischer Ebene die Gesetze neu zu schreiben. سال 2014 يعني لو كانت انتخاب العراق حزب اسلامي كان يعني كلبالي شيعي حزب اسلامي فضيله الشيعية بروجي ياساي كيدانا رقب ناوي ياساي جعفري ك لسر مذهبي يعني بالتواوتي لسر مذهبي شيعي جعفري 2014 gab es Wahlen im Irak und die schiitischen Parteien haben ein Programm erlassen, das genau die Gesetze, die Jafari-Gesetze, die wir zuvor angesprochen haben, niedergeschrieben haben, um diese umzusetzen. Die Partei, die dieses als Wahlprogramm hatte, hatte nicht die Mehrheit der Stimmen, deshalb wurden diese Gesetze auch nicht weiter berücksichtigt. Trotz der Mehrheit der Schiiten im Irak, auch in der Regierung, gibt es natürlich Aufsplittungen in den Parteien und in den Glauben und das sind viele, viele kleine Parteien. ما هي حوتي 2007 يعني أم حاولنا دائما بالدوامات بد يعني للتاريخ. Diese Versuche voranzukommen sind in der Geschichte immer weiter vorangetrieben worden. Also wir sind nicht zum Erliegen gekommen. Ist das ما هي حوتي 2007 كان زيك يتدخل بجانبي طازة يعني أم صالك للعراق لما هي حوتي 2007 ده شيء عادي صار ياساي كي طازة هنا يبيش. ناینا یاسای یعنی چاکسازی لیاسای بری تزیدی ام جارا ناینا ناجع فرید Letztes Jahr im Juli 2017, da die Wahlen dieses Jahr anstehen, haben die schiitischen Parteien ein neues Gesetz niedergeschrieben, das besagt, zur Verbesserung der Einzelnen. Also die nennen das nicht Jafari. Verbesserung Personen. Personengelegenheitsgesetz. Also Verbesserung. Personengelegenheitsgesetz. Es ist das gleiche, also das sind die Gesetze, Jafari-Gesetze, die aber anders beschrieben sind. Sie haben das gesplittet in 250 Paragraphen, die einfach wieder diese Jafari-Gesetze beschrieben haben. Jetzt dieser besagte Paragraph, jetzt der von den schiitischen Parteien niedergeschrieben wurde, beinhaltet im Gröbsten das, was wir in diesen 250 Paragraphen von der Jafari-Gesetzen niedergeschrieben wurden. Ganz kurz, ganz prägnant, aber auch sehr unverständlich. Aber im Kern bedeutet sie das Gleiche, was so gut umschrieben wurde. Ja, sage ich alle, ein Afrikaner, wo ja der Also diese Gesetze besagen, dass die einzelnen Personen vom Gericht verlangen dürfen, also im Gericht vorsprechen dürfen und da darauf bestehen, dass die Problematiken oder die Schwierigkeiten, was sie haben, im Einzelfall mit der Religion gelöst werden, also von der Religion gelöst werden und nicht vom Gesetz. Also das bedeutet, die Schiiten nach schiitischem Recht, nach schiitischer Überzeugung und die Sunniten nach sunnitischer Überzeugung. Und das Problem, also das Hauptproblem hierin besteht einfach, dass die Frau überhaupt keine Rechte hat. Alles, was wie es gehandhabt wird, ist tatsächlich nur, wie der Mann ausgelegt ist im Gesetz. Also inwiefern der Mann ja, im Gesetz mündig ist. Es erlaubt sogar allen Religionen, also nicht nur den Hauptreligionen, sondern allen Glaubensrichtungen, ihre eigenen Gesetze auszulegen. Und zuletzt besagt dieses Gesetz, wer möchte, kann zurücktreten und sich den Gesetzen vor 60 Jahren zuwenden. In der Verfassung von 2015. Gibt es einen Paragraphen, das dieses Gesetz unterstützt? Das nennt sich Absatz 41. Das war einfach nur ein Übereinkommen zwischen den Schiiten, den Sunniten und den Kurden. Und das wurde einfach niedergeschrieben. Ja, dieser Paragraph besagt einfach, dass die Iraker frei sind, also das Wort frei wird explizit betont, hervorgehoben, in dem, welche Religion sie wählen oder welche Auslegung sie wählen möchten. Wenn wir uns das konkret anschauen, was diese Freiheit bedeutet, also was auf islamischer Hinsicht das Ganze bedeutet oder in den Glaubensrichtungen das Ganze bedeutet, müssen wir uns das genauer anschauen. Dishi Zortrin Madakani, Jarlamin Mafi Brovu, das tut ihr einfach. Dieses Gesetz hauptsächlich gegen alle Menschenrechte, die niedergeschrieben wurden. Nach allgemeinen oder internationalen Menschenrechtsgesetzen heißt es, dass der Mensch in jeder Kultur, Religion oder wie auch immer in jedem Land ein Recht hat, also ein einheitliches Recht hat, auf dem er sich beziehen kann. Was wäre da in Irak da? انواع ما فكاني جوازا لهند شينا باشا لهند شينا زول خرابا يعني ببي او مثلا يعني ما فكان يكسر نعم Also die Rechte von der Frau werden hier gar nicht berücksichtigt. Also sie werden gesplittet in tausend Richtungen, aber sie werden nicht bearbeitet oder konkretisiert. Bonemuna, was habe ich an Islam, ja, wie so noch Shia, haben wir an der Taibet Shia, aber bei Kitchener und Salio, wie der Beschor, Beschu, und Kurisch, der Panza Salio, und Beni, bei Kanon, ja. Als Beispiel vorangeführt, sagt die schiitische Glaubensrichtung, dass ein Mädchen im Alter von 9 Jahren heiraten kann und ein Junge im Alter von 15 heiraten darf. Das Problem liegt einfach darin, dass der Hauptteil des Iraks aus Schiiten besteht. محرومة كلية لخندن لجياني كومالايتي لكار بخزاني كينا تندروس لهمو ريكو دروس لكا Das Problem besteht einfach darin, dass ein Mädchen von 9 Jahren, bis es dann mündig wird, 18 wird, wenn es in diesen Jahren 9 oder 10 Jahren verheiratet wird, kann es keine Schulbildung erfahren, kann die Kindheit nicht genießen, kann nicht arbeiten. Also es wird von allem quasi rausgerissen, das existiert, das einem Kind zugeschnitten wird. بينما القانون العراقي لهجده صلى بشوكات لقانون كونكا بلهجده صلى بشوكات laut dem alten Gesetz kann ein Mädchen ab 18 heiraten يعني قاعدة إرادة نما هيتش إرادة يعني إرادة يعني ده صلاة رأي ده صلاة إرادة نما Selbstbestimmung, also das bedeutet einfach in dem Zusammenhang, dass es keine Selbstbestimmung mehr gibt. Sultai Wali, genau, der Pesha. Sultai Wali, yani Serperishyar. Yani das Salati Serperishyar. Bau, Gidai, Nanit, Bapir, Mam, yani Chizmakana, Gretawa, Awana, yani Prozakakan. Okay, also das bedeutet einfach, dass die Erzieher letzten Endes für das Kind entscheiden. Also die Großeltern, die Eltern, Onkel, Tanten und so weiter. Der Gala ist halt Juli so Haushaltgiri, yani Antika, Kata. Gali. Also das bedeutet, dass diese Ehen einfach konkret sehr seltsam sind, die entstehen. نیکه که لوانا نوع زواج هنده پیش از کاملگا که آبی چیش لداشی جن ببینه. Es gibt eine Ehe, die quasi als Beispiel jetzt vorangeführt wurde, welches da besagt, genieße den Körper der Frau, also in Form, also das wird in Form der Ehe verpackt quasi. يعني پیش نصاب يعني حتی پنصالیش می‌بوي هیو کوکرینه کره بی پیاوکر ناوکه بله تمامی خوی و همو تمتو ایکی جنسی لگل سکسی لگل آب کد ما عدا علی میکه بشن یعنی Also der Mann kann das Mädchen von 9 Jahren oder jünger sogar kaufen. Ab 5 Jahren kann das Kind gekauft werden, mit der Prämisse, dass es nicht vor 9 Jahren quasi entjungfert wird oder Geschlechtsverkehr mit dem Kind hat. Und ab 9 kann der Mann sich quasi an diesem Kind vergehen, inwiefern er auch möchte. und seine Gelüste, sexuellen Bedürfnisse, ja, um diese zu erfüllen. Aber die Psychologie und die Psychologie sind die Psychologie, die Psychologie, die Psychologie, die Psychologie, die Psychologie, die Psychologie, die Psychologie, die Psychologie, die Psychologie. Also es wurde psychologisch untersucht, diese Situation wird halt nicht, kann man nicht auf die Religion zurückführen, weil das ist eher eine psychologische Geschichte. Diese Umfragen, die gemacht wurden, beruhen darauf, dass vor allem die Gesellschaft, also die arabische Gesellschaft oder die Gesellschaft aus der Gegend auf Frauen steht, die jünger sind. Yani alay bir çeki nosal talak ya yani verdeki talak ya hiç demen işi emene emen ve seman şuna kalta var. Yani bir verdeki emir çorman şuna kalta var ama müdde yaka yani. Ama da her aksel etuani bir eğitim olmuş bu. Bu da yani şu veliyeti bir eğitim olmuş bu. Der Vormund kann, also insofern sich die Frau, der Mann von der Frau, von dem Kind getrennt hat, kann der Vormund ihn sofort wieder verheiraten, weil ohne, dass man diesem Kind einfach Zeit gibt, was eigentlich auch vorgesehen ist von ein paar Monaten. خاصه في اشرف امانه او اوليك على سيخه يعني زواج الكاتب ساعات القدس فيها كايت روسي خويتي تاكل. Es gibt auch eine andere Form der Ehe, die im Iran beheimatet ist. Diese besagt, dass es eine Ehe auf Zeit ist. Es kann mit einer Stunde anfangen und ja, zeitlich begrenzt werden. وهيش مسؤوليتي كيوجنا هم لا غيره هاش لحظة كبيرة يعني أرواح هيش بيوان ليك يعني Diese Ehe ist quasi, ja, sobald zum Beispiel ein Kind aus dieser Ehe hervorgeht oder Verantwortung für diese Ehe getragen werden soll, kann sich der Mann fein herausziehen und sich der Verantwortung entziehen und ja, einfach fein die nächste heiraten. درگاهان امید به ملا، یعنی ملا دانیش یا حکمی شرعی تر درگاه مدنی، یعنی حکمی مدنی نمیده. حالا ابد که جنوبیا و مشکلی هن هم ولای خود بیکی برای یعنی مسئله بیلا که جنوبیا مشکلی هن ابد درگاه پرس با مؤسسه دینی بکا، آیش پرس با دیوانی زالستی بکا، آیش پرس با نجف مرجع دینی بکا ل نجف، یعنی ملا کام رایه. Also das Gesetz besagt, dass die Gerichte aufgehoben werden. Also sie werden nicht mehr von Juristen besetzt, sondern von islamischen Vorbildern, die über diese Ehen walten. Beispielsweise, wenn Frau und Mann Schwierigkeiten haben, dann werden die Vorbilder, islamischen Vorbilder, dann als Jurist oder als Richter eingesetzt, um Probleme der Ehe zu lösen. Also nachdem 1979 der König im Iran gestürzt wurde, wurde 4 Jahre lang dieses Gesetz umgesetzt, aber nach 4 Jahren hat man gemerkt, dass das einfach zu größter Verwirrung führt und sogar das wurde dort damals eingestellt, dieses Gesetz. Es ist so, dass die Iraner sich in diesem Gesetz eigentlich gebessert haben. Wenn dieses Gesetz, so wie wir das jetzt besprechen, bei uns umgesetzt wird, sind wir deutlich schlechter dran, als die Iraner es damals waren. Jetzt, ja, die haben das konkretisiert, also sie haben das einfach gebessert. Also es wird kein Zivilrecht mehr im Irak geben, wenn dieses Gesetz umgesetzt wird. Und es wird alles nach diesem Absatz. جن اگر لم يساعد أبون هنا ديش تامبيالا مش تي كثورة بلا من كان نوني تامبيالا Also es gibt sehr vieles, auf das ich eingehen kann, aber ich gebe ein paar Beispiele, konkrete Beispiele. جن اگر طلاقي لا لقانوني عراقية من على كتا هجدا صلاة دايكا بس لبيا لو يا ساتازي دا دو صلاة إيري بدايكا تشيلي يا تيت دو عيلي يا صلاة Im alten Gesetz, das momentan noch in Kraft ist, ist es so, dass wenn sich die Frau von dem Mann getrennt hat, das Kind bei der Mutter bleiben darf. Aber im neuen Gesetz ist das so, dass solange die Mutter stillt, also nach dem zweiten Lebensjahr, wird das Kind der Mutter weggenommen. Die Frau ist einfach ein Wesen, ein schlechtes Wesen, also das alles Schlechte verkörpert. Sie geben der Frau nicht den Zuspruch, den sie verdient hat, also sie trauen ihr das nicht zu. Wenn die Frau, wenn der Ehemann der Frau sterben sollte, wird das Erbe ihr nicht zugesprochen. Also alles, was festes Besitz bedeutet, wie ein Haus, wird ihr nicht zugesprochen. Aber beispielsweise ein Auto, was sich bewegt, also alle bewegenden Mittel werden ihr zugesprochen. Die Frau bedeutet einfach grundsätzlich Schande. Alles an der Frau ist eine Schande. Sie darf nicht, sie muss sich komplett verschleiern, sie darf nicht gesehen werden. Also einzig und allein, nicht mal die Augen dürfen gesehen werden, weil alles an der Frau Schande bedeutet. Ohne die Zustimmung ihres Mannes, ihres Ehemannes, darf die Frau sich nicht frei bewegen, darf die Frau beispielsweise nicht mal ihre eigene Familie aufsuchen, wenn der Mann das nicht möchte. اگر کاری هبیا مثلا فکری دزگیرانی ها کاری کی هبیا اگر عقده که توابو دوائی اوا بوی هیتن نیا ویش بکن Wenn beispielsweise die Frau, während sie mit dem Mann verlobt ist, ein befristeten Arbeitsverhältnis hat, kann der Mann darauf bestehen, dass dieser nicht aufrecht gehalten wird oder dass die Frau gar nicht mehr arbeiten darf. اشتی زور سیلا و بتانا یعنی بسر جنات تطبیقا که اما نه زور شتی که یعنی من نتوانم بسما تفصیلی و ایستا اما نه چند Da sind einige Auszüge aus diesem Gesetz, die diese, also zusammengefasst wurden. Ich kann nicht auf alles eingehen, aber das sind so die seltsamsten Beispiele, die ich herangeführt habe. باشه. ایستا توقع امین امی از هایا لحکومتو يعني لحكومتي شيعوا مجلسي وزراوة لحوتي لماني حوتا هاد بو برلماني عراق خنوية كمي بوكرا خنوية كمي بوكرا dieses Gesetz wurde im Juli 2017 das erste Mal im Parlament vorgetragen. دعائي زور برهم استكاري كرا للايان علماني كان عراق سنة كان كردة كان برهم استي يعني دجاني جاتي Es gab sehr viele Gegner und sehr viele, die dagegen gesprochen haben, von den Sunniten und von den Kurden im Parlament. Sehr viele Vereine wie die UNO und auch regionale Vereine haben sich dagegen ausgesprochen. Der irakische Präsident Fuad Masum, der hat sich Parlamentspräsidenten nach dem geschickt, um mit ihm nochmal zu diskutieren. Okay, gut, ist da Kati am Jasaenia. Drasei kann sagen, ist da Bron Kaluni vom Jardin Chakan am Jasaia, wo ist denn? Er hat ihn gebeten, dieses Gesetz einzustellen und nicht weiter zu verfolgen, weil jetzt nicht die Situation und die Lage ist, darüber zu sprechen, weil es andere Brennpunkte gibt im Irak, die ja, thematisiert werden müssen. Dieses Gesetz wurde nicht abgelehnt, aber es wurde eingestellt. Nach einigen Monaten, also am 12.05.2018, wird es die Wahl geben im Irak. Und wir gehen davon aus und wir sind uns fast sicher, dass die Schiiten gewinnen werden im Irak. Und dann wird dieses Gesetz nochmal ja, aufgerollt und ja, thematisiert. Durch die Mehrheit der Schiiten im Parlament und im Irak wird, wir gehen davon aus, dass dieses Gesetz in Kraft treten wird. Also wir vermuten ganz stark, dass dieses Gesetz in Kraft treten wird. Dies wird dazu führen, dass es ganz viele neue Einrichtungen sich im Irak etablieren werden. Also Gerichte, Entschuldigung, ganz neue, viele neue Gerichte im Irak sich etabliert werden, wie die schiitischen Gerichte. Die Schiiten sind ja auch nicht in einer Gruppe zusammengefasst, es sind auch viele gespaltet und sie sind, es werden viele Gerichte. Es werden auch sunnitische Gerichte hauptsächlich geben. Es wird einen ganz kleinen Bruchteil geben der Bevölkerung, beispielsweise der Kurden, die dann auf den alten Gesetzen noch arbeiten will. Im höchsten Gerichtshof des Irakes werden im höchsten Gerichtshof wird heißt das im Irak werden sie sich diesen Aber dieses Gericht, dieses höchste Gerichtshof wird es im Irak nicht mehr geben. Wir gehen davon aus, dass diese Gesetze, die im kurdischen Teil bestehen, auch komplett aufgehoben werden. Weil die ersten und zweiten Gesetze des Parlaments besagen, es darf kein Gesetz geben, das dem Scharia des Islams widerspricht. Dennoch gibt es diese Gesetze, die auf der Scharia aufgebaut sind, aber die Schiiten, also die Neuen, ja, die geben ihre Zustimmung nicht für dieses Gesetz, das besteht. Weil sie davon ausgehen, dass die Kurden offener sind und einfach ja, übertreiben mit dem, was sie machen. Ein sehr großer Teil des Iraks ist aufgrund des Parks, des kurdischen Gebietes. Okay, es gibt ein umgekehrtes Gebiet zwischen den Kurden und Araber, das sich aber unter der Regierung von Arabern besteht, also unter der Hand von den Arabern besteht, welches sich nennt Gesetz oder Paragraph 140. Da sind diese Gebiete, also das sind Grenzgebiete, die vom Süden heran bis zur Grenze des Irans führen, die noch nicht anerkannt, also die noch nicht anerkannt werden von den. Die Gesetze werden, also die Gesetze, die irakischen Gesetze werden dort angewendet, obwohl es kurdische Gebiete sind. Die Schiiten erlauben, dass man 4 Frauen heiraten darf. Es gibt sehr, sehr viele Sachen, seltsame Sachen, die im Irak hervorgehen. Gestern und vorgestern waren wir hier in Deutschland. Also gestern wurde ein Gesetz verabschiedet, das normalerweise, also es geht darin hervor, dass die Frau, der Mann eine Frau heiraten darf, die zweite nach einem Gerichtsbeschluss heiraten darf. Aber jetzt wurde dieses auch aufgelöst durch diesen Gesetzzuspruch, dass der Mann keine Erlaubnis vom Gericht braucht, sondern einfach eine zweite Frau heiratet. Und wenn die Frau, die erste Frau, um eine Scheidung bittet, darf sie 7 Jahre nach der Scheidung nicht mehr heiraten. Es gibt ein Gesetz, also das vor kurzem verabschiedet wurde in Najaf, welches besagt, dass die Frau, also Klamotten der Frau nicht verkauft werden dürfen, weil das eine Schande ist. Auch wenn dieses Gesetz, wovon wir gesprochen haben, also dieser Ja'fari-Gesetz, nicht umgesetzt wird, nicht in Kraft treten wird, sind diese Menschen einfach spontan, indem sie solche komischen Gesetze erlassen, die einfach nichts mit dem Urgesetz zu tun haben. Also, ja, das Letzte, was ich noch dazu zu sagen habe, die Sunniten sind nicht besser als die Schiiten. Also, ich kann nicht weiter darauf eingehen, also auf die schiitischen, auf die sunnitischen Problematiken, weil das einfach viel zu weit reichen würde. Aber ich hoffe, ich konnte ein bisschen klarer machen, was solche Gesetze aussagen oder bewirken. Ich hoffe, Sie sind noch nicht eingeschlafen. Vielen Dank, dass Sie uns zuhören, aufmerksam zuhören. Ich möchte 2 Thematiken ansprechen. Die Frauen und was sie anrichten können. Eine ganz kurze Geschichte zur Geschichte der Frau in Halabja, aus der Stadt, aus der ich komme. Am 16.03.2018 ist der 30. Jahrestag der chemischen Bombardements in Halabja. Die Stadt, die von der Baas-Regime bombardiert wurde. Bei diesem Ereignis sind 5000 Menschen ums Leben gekommen. Die meisten Opfer waren Kinder und Frauen. Sehr, sehr schade, aber wir müssen ein bisschen in die Geschichte zurück. Es war eins der Städte, die sehr, sehr schön war und voller Kultur und Historie war. das, was mich stolz macht als Frau in Halabja. لأنه صول السدين والزهمة. Im 19. Jahrhundert. كان فاجي أو شارع جنبه. War die Frau, war die Bürgermeisterin eine Frau im 19. Jahrhundert in Halabja. خوش بختانا يستج لسدي بستويتا. Und ja, Gott sei Dank, also glücklicherweise ist 21. Jahrhundert ist die Bürgermeisterin eine Frau in der Stadt. Wir kurdischen Frauen sind wirklich sehr stark, wir setzen uns ein und wir können auch viel schaffen und erreichen. Leider ist geografisch der Punkt, also die Stadt Halabja, nicht sehr vorteilhaft, weil es an Iran grenzt. Viele Jahre durch die Kriege zwischen Iran und dem Irak. Ist leider Halabja zum Opfer gefallen, mehrere Male, weil es einfach eine Grenzstadt ist. Und der Einfluss der islamischen Gruppen auf Halabja. Hat dazu beigetragen, dass die Stadt Halabja ja, leider im Fortschritt stecken geblieben ist und sehr eingeschränkt wurde durch die islamistischen Einflüsse. Durch den Einfluss der islamischen Gruppen sind wir einfach nicht vorangekommen und sind in der Geschichte einfach zurückgekehrt, leider. Wir konnten trotzdem Halabja wieder aufbauen, trotz der Bombardements und den Ereignissen in Halabja. Aber es ist leider noch unzureichend. Weil einfach die Menschen noch sehr betroffen sind, leider körperlich als auch psychisch, auch seelisch, sehr noch sehr angeschlagen sind. Aber das ist noch lange kein Grund gewesen für uns, einfach ja, machtlos rumzusitzen und also untätig rumzusitzen. Alle regionalen Vereine und auch die mit der Regierung arbeiten. Wir konnten glücklicherweise für diese Stadt uns einsetzen und stark machen und die Stadt wieder zu nehmen. Das war eine kurze Einleitung einfach zu der Stadt Halabja, wenn Sie später Fragen haben, das, was wichtig ist, ist, dass ich gerne hauptsächlich auf die Thematik der Frau in Kurdistan eingehen möchte. Wie Sie wahrscheinlich wissen, ist das große Kurdistan gesplittet, geteilt worden in vier Teile, in dem syrischen Teil, dem irakischen Teil, dem iranischen Teil und dem türkischen Teil. Leider Gottes sind in den letzten Jahren einige Kriege, einige ja, Aufbrüche im Kurdistan haben in Kurdistan stattgefunden. Daesh. Ja, die IS. Also die IS und leider Gottes die Kurden in Syrien, die haben jetzt auch einen sehr schlimmen Krieg hinterlassen. Leider werden die kurdischen Städte von der Türkei angegriffen und bombardiert. Ganz besonders in Kobane und in Afrin. خوشبختانه توانیان شرکی بر خودان کن برانبر به میدی ترکیه. Wir konnten uns gegen die türkische Miliz wehren und haben uns dafür eingesetzt. In diesen Kriegen haben die kurdischen Frauen wirklich Geschichte geschrieben, weil sie sich so aufopfernd eingesetzt haben. Wir haben sogar in Sulaymaniyah, also im irakischen Teil, haben wir sogar Frauen, die als Märtyrer gefallen sind im Krieg gegen die IS. Wir haben in den Kämpfen gegen die IS viele Frauen, die als höchste Offiziere sich eingesetzt haben in diesen Kämpfen. Ich möchte gerne noch das sagen, dass wir Kurden wir keine Kriege wollten. Unser Land wurde immer eingenommen. Und wir setzen uns für unser Land ein, auch wenn wir Opfer bringen müssen. Und in allen Opfern, die wir erbracht haben, waren die Frauen die Vorreiter. Weil Frauen Mütter sind, weil Frauen Peschmerga sind, weil Frauen alles sind. Ich weiß, dass es ein sehr unrealistischer Wunsch ist, aber ich hoffe, dass alle Teile Kurdistans sich wieder zusammentun und ein großes Kurdistan existieren. Wir schicken von diesem Punkt aus viele Grüße und wir heben unsere Hüte vor allen Märtyrern, gefallenen Märtyrern in Halabja. Ebenso für die Opfer in 1988 Anfal-Opfer. Vor allem die momentane Lage für alle Märtyrer, gefallenen Frauen in Kobane und Afrin. Ich begrüße Sie in Frieden und in Frieden. Trotz dieser Widrigkeiten, trotz dieser Kriege, ist unser Parlament als friedvoll und friedfertig eingestellt. Weil wir Kurden einfach friedliebend sind. Wir möchten unseren Gegnern in Frieden gegenübertreten. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen haben, gerne. Vielen Dank. Vielleicht zum einen geht jetzt gerade diese besagte Dose herum, aber wir würden jetzt gerne einfach direkt, falls es denn gibt, eine Diskussion in die Fragerunde übergehen mit Fragen, Anregungen. Rosa würde hier mit dem Funkmikrofon durch die Gegend sprinten, wenn jetzt sich Leute zum Beispiel melden, mit einem Handzeichen. Das waren sehr, sehr viele Informationen. Herzlichen Dank. Um diese Informationen ein bisschen einzuordnen. Also, sie hat von den Scharia-Gesetzen geschrieben, was alles kommen könnte, wenn 2018 im März die Wahlen quasi von Mai. Verein von den Schiiten gewonnen werden. Inwieweit, also es ist zu erwarten, auch diese kurdischen Gebiete, also diese autonome Gebiet davon, also in welcher Form wird dieses autonome Gebiet von dieser Veränderung auch betroffen sein und Konsequenzen tragen? Ale on ve těžbě by to nedělal, každé má si to za růžtek, já ho přijel v Moskvě, no těžbě by to má jen takže a bala za sobě. Ale on kan mi ke to bav, že tam na lidé. Ale hata čen, jani, kaj gere by se zda daše to děta. Tak. Sollen Sie direkt anfangen? Oder wie? Auf der Leitung. کاریگری ناراستن خوی به نسر کرد لحن دیشوی نه لحن دیشوی نیش راستن خو Also es wird einige indirekte Einflüsse auf die kurdische Region nehmen, aber auch einige direkte. لو لسنوری جغرافی مادی سوچلویه یعنی اوانی مطمئن که شلجر بسی عراقا راستن خو ابی جبه جبه Die Gebiete, also diese ungeklärten Gebiete, welches durch diese Paragraphen 140 abgegrenzt sind, da, das sind auch kurdische Gebiete, die werden, dieses Gesetz wird eins zu eins dort umgesetzt. Ja. Aber in den großen Städten der kurdischen Region wird es indirekte Einflüsse haben. Beispielsweise kann ein Mann dort einfach hingehen und drei Frauen gleich heiraten. Es wird, also die Rechte werden unterschiedlich verteilt werden. Eine kurdische Frau wird in Slemania andere Rechte erfahren als eine Frau in, beispielsweise in der Stadt Kufri. اما اگر عراق یا زیادتر زیاده روی نکات سر حریمی کردستان که استقال روید Das ist ein, also es ist nur in Klammern gesetzt, weil momentan ist es so, dass der Irak halt sehr viel Druck auf die kurdische Region ausübt und wenn es sich nicht verschlimmern sollte, wird es dabei bleiben. Çünkü aber tamam destur bu goran Irak'a ve duay hocadın yani goran kaylık yaptın. Weil sie das, also den, die Grunde, weil sie das grundlegendste im Parlament, also die Grundgesetze komplett aufheben möchten. Ihr erstes Ziel wird sein, dass diese ungeklärten Gebiete einfach den Arabern zugeschrieben werden und dass sie sagen, okay, das sind arabische Gebiete. Also ein Viertel des kurdischen Gebietes wird dann dem Irak zugeschrieben werden, komplett. Mit Gesetzen und auch genau, die Menschen natürlich auch. Ich hätte eine kurze Ergänzung und dann hätte ich drei Fragen. Und zwar zur Ergänzung, das war ja 1959, wurde ja durch die linke Regierung damals als der fortschrittlichsten Familienrechtsbücher im ganzen Nahen Osten eingesetzt. Und aber 2004, nach dem Einmarsch der USA, wurde mit Zustimmung der USA damals die ersten Scharia-Elemente dort mit etabliert, praktisch im Familienrecht. Und insofern, ich wollte deswegen darauf hinweisen, weil heute sozusagen vermisse ich, wenn es um elementare Frauenrechte geht, einen Aufschrei von der USA und auch von der Bundesregierung. Ich habe hier nichts gelesen, ich habe nichts dagegen gehört. Und das wäre so die erste Anmerkung. Insofern, es wäre unsere Aufgabe, hier auch Druck auszuüben, damit hier endlich auch etwas passiert. Und dann habe ich jetzt praktisch. Also kurz übersetzt, kurz Sie übersetzen. Ich muss das kurz zurück übersetzen, dann können Sie mir gerne die Frage stellen. یک کم شد از یک من اضافی دو دیسه اضافی ها بو اما یک کم شد او را لسال 1959 که او ریاس دار را نو که آیا بلن هر بلن لای چپ نبود او ریاس ایدان او کاریگری راستی شید که او و لگل همان کاری شامل 2004ش که امریکا عضو تنظیم نامه اولی شعری قرآن زیبوب به یاسای شریعه اما اوی که من ام اوانه نمیونی باسی کم حوارک به تلعیه و لبن اوی گریر باسی بنمای یاسای افرق کم اوی قلت دجی او بسنو که قنون المانیا حکومتی المانی یعنی و تا امریکا پال پشتی او یاسای قنون دجی نوست او اضافه کی او یعنی کو بده یو اماجی کده که او زل هزار نه او امریکا او المانیا زجی او یاران او سوال او تام جو مو پرسیال کو بس فانی کریزا از زی هات نو کوت واس تو تو سارن ا ایمان لبر اوی کورت کین او فریا کوی هم دیشت اماجه من پنه یا بالا تو ان میسارو میکمو. Also wir wollten nicht zu weit ins Detail gehen und wir mussten auch wirklich vieles kürzen. Daher konnten wir nicht auf alles eingehen. Der Präsident Ruska Saddam kommt aus Amerika, Majlisi Hukum der Iran Irak. Als 2003 Saddam gefällt wurde und 2003 natürlich auch die Amerikaner in den Irak einmarschiert sind, wurde eine Regierung, eine Übergangsregierung erschaffen. مجلس يحكم سروكي دوري يعني بنورا سروكي دوري كي عبد العزيز حكيم بو ككوري آية الله محسن الحكيم بو. Der Regierungsvorsitz hatte damals der besagte آية الله محسن الحكيم. آية الله محسن الحكيم. كمرجع ديني بالعراق. Der ein großer ja geistiger war im Irak. Und die Regierung mir jo dji ja sei madani hu. In der Geschichte zurückverfolgend war dieser Mann gegen die Regierung per se, also auf islamischer Ebene. Und er war Schiit. Und Saddam Salih 1999 wurde er von Saddam getötet. Abdulaziz Kori, Kabub Saroki, Majlis Hukum. Sein Sohn Abdulaziz, der dann als Regierungsführer eingesetzt wurde. Am 31.12.2003. Es war ein Feiertag, also der 31.12. Da war keiner gegenwärtig. قراری که در که او قراره ام نوارون که ام یاسای جعفری که استا اما بازی hat er ein Gesetz erlassen, das wirklich den Kern dieses Jafari-Gesetzes beinhaltet, das wir heute besprochen haben. و تی عراقی کن اوی پیروی مذهب کن اوی که باسمان کن لا باری کسیتی نه. Er hat vorausgesetzt, dass die Iraker also dem Gesetz zu folgen haben und das umsetzen, was das Gesetz vorschreibt. Also die Amerikaner verstehen das einfach nicht, die haben das nicht verstanden. کردکان به تایبد، علمانکان، عراقکان، برخوزکایی که زور زور یعنی بود. Also die Kurden und die gegen die Scharia sind in der Regierung, haben sich wirklich dagegen ausgesprochen und also es wurde in kürzester Zeit, also die Amerikaner haben sich nicht dafür oder dagegen ausgesprochen, aber dieses Gesetz wurde dann irgendwann mal aufgelöst. بلام ام قراره من اماجم پیاوتم لدو هزار و پینجا به ماده چونیه که دستور هاکوا به توافق Also ich habe das nochmal, vorhin angesprochen. Dieses Gesetz wurde erneut zusammengeschrieben und wurde als Paragraph 51 im Jahre 2000 nochmal im Parlament vorgestellt. Genau, das war's. بس عفوا يا مختك بس وقتي خوي كعراق لجب دسي بريطانيا بوا بدري جاي من جو بريطانيا بو قوي شعبي بو قوي شي على عراقا دجي نوستيتوا ودجي خزامي باشاي نوستيتوا كسو نبون بويا ودنا من باس مكر همو دا صلاتي ياساي خزامي يا هذا الشيعة يعني قصدي السياسي بو Okay, also als damals noch Großbritannien Besatzungsmacht war im Irak, haben die Briten damals alle Macht den Schiiten zugesprochen, damit sie als Mehrheit nicht sich gegen die Briten auflehnen. Genau, das war eine Kolonialherrschaft, zur Kolonialherrschaftszeit. Sie hatten drei Fragen, war das richtig? Ja. Die erste Frage ist ja bisher nicht mehr. Und ich wollte noch mal nachfragen, weil nach meinen Informationen ist dieses Gesetz jetzt im Oktober 2017 in erster Lesung verabschiedet worden. Und die Frage ist, ob jetzt zur Wahl nichts mehr passiert oder ob da noch eine zweite Lesung kommt. Und dazu würde mich interessieren, wie hat jetzt zum Beispiel die kurdischen Abgeordneten im irakischen Parlament gestimmt? Die hat zum Beispiel jetzt von der KDP, von der Buk, oder von Goran, die haben die da abgestimmt, weil ich nicht gehört habe, dass sie teilweise im Gesetz zugestimmt haben. Okay. Und dann würde mich eben ergänzend interessieren, welche Aktionen es gab gegen dieses Gesetz. Ich habe gehört, dass es in Bagdad, in Kirkuk große Demonstrationen gab. Gab es solche auch in Sulaimania. Ich habe gehört, da gibt es eine Resolution an das irakische Parlament, das Gesetz nicht zu verabschieden, was von 18 Organisationen unterschrieben worden ist. Das habe ich mir übersetzen lassen von einem Freund aus Südkurdistan. Und wird so eine Resolution auch unterstützt, jetzt von der Regionalregierung. Okay. Also dieses Gesetz wurde nur verlesen. Es wurde noch nicht verabschiedet. Weil es ein sehr langwieriger Prozess ist. Es muss erstmal vom gesetzlichen Komitee geprüft werden und dann wird erst abgestimmt, ob das denn verabschiedet wird. باز هیچ مانگی بود من سرویکی هریم و رخ راوکن بزر سرویکی هریم دوری هبو لوی که سرویکی حکمت فعاد معصوم بایی هبو دوری هبو رولی هبو دوستانی سرک در جانه وی وی توفر اخ angesprochen haben, Fuad Masum ist ja der Präsident, der auch wirklich sich dafür eingesetzt hat, dass dieses Gesetz nicht in Kraft tritt. Und راست و جناب آقای رخرا و کانی محلی کان علمانی کان اما نه همونی دیجی وستانو چاله کیجوری بود را لعیرات بالا اندام پارلمانی کرد دل نیه او با ما هیچ اندام پارلمانی کی کرد بل قوانی دلن پیاوا تیار دینی کن چون که زورینی خود زنی لعیران باشوری عراق زورترینی اندام کنی شیعنی سنن Also wie nach den Informationen, die mir, die uns vorliegen, haben die kurdischen Abgeordneten im Parlament nicht für dieses Gesetz gestimmt, ausgenommen den ja, religiösen Vertretern, also die auch im Parlament einen Sitz haben. So wie wir wissen, also nach unseren Informationen haben sogar einige schiitische Abgeordnete nicht dafür gestimmt. Bo nemune yasar o yasar yasar ki Jafariki 2014 sadr khoy khoy razi ne buli. Also Muqtada Sadr damals war sogar also hat sich gegen dieses Jafari Gesetz ausgesprochen in 2000. In Kurdistan wurden sehr viele Sachen in die Wege geleitet. Also es hat begonnen am 25. November und wir konnten 16 Tage aufeinander ja, unsere Aktivitäten wirklich alle 16 Tage wurden dafür ausgeschöpft, dass wir uns dagegen ausgesprochen haben und aktiv waren. Genau, das war also dieses das Gesetz wurde für die kurdischen Bewohner der Großstädte nochmal erklärt und sie wurden aufgeklärt, was dieses Gesetz bedeutet. لبر ظروف اقتصادی، لبر ظروف امنی، لبر آوانه ما توانی مشارکت راست خوب کنی، لبر غالب نمیاد. Es gibt momentan eine ja eine Krise. Es ist eher eine Finanzkrise, die im Irak vorherrscht. Daher konnten wir nicht direkt auf direktem Wege nach Bagdad reisen und um uns mit diesen Leuten auseinanderzusetzen und ja mit ihnen. Uns mit ihnen auseinanderzusetzen und unsere, ja, und zu diskutieren. Danke. Ich hoffe, das waren die Antworten auf Ihre Fragen. Ja, erstmal vielen Dank für die Vorträge. Ich würde gerne noch mal eine Frage zu dem anonymen Frauenhaus. Zum einen würde mich interessieren, wie viele Frauen so grob geschätzt oder weiß nicht, ob es eine Statistik gibt, aber wie viele Frauen da aufgenommen werden können und wie das da auch weitergeht, wenn die Frauen dort sind, ob es dann eben auch Möglichkeiten gibt, sie weiter danach, also weiter irgendwie ein selbstständiges Leben zu ermöglichen. Und zweite Frage wäre, inwieweit, also wäre dieses Frauenhaus auch gefährdet, wenn jetzt diese Gesetze tatsächlich verabschiedet würden? زور سپاس بشتره کن خیلی چی جوانه بزی خواهیتی من بس بودم شاتره کن او جنانه نکده بود دال دانی او جنانه که برنگه تیشتر یا تهدیل یا بسره Ja, vielen Dank. Die Fragen sind auch sehr konkret und auch sehr gut. Wie ich bereits erwähnt habe, sind diese Frauenhäuser oder Frauenaufnahmestellen für die geeignet, die einer Bedrohung ausgesetzt sind und die einfach fliehen mussten. Hochbachtane Zürbe Euschauterana, Leger de Salati Hukmaten. Glücklicherweise sind diese Frauenhäuser wirklich unter der Hand der Regierung, also sie werden von der Polizei bewacht. Wir haben Mitarbeiter, die auf psychischer Ebene mit den Frauen arbeiten und auf gesellschaftlicher Hinsicht auch, genau. Awana wadakatin kajwede ushnan arakun kemeng dabari darunyan dabari komalayatian kajnao kam kanao nasariyan kaota yakam khizmat guzari wikabari darunyan hemik kanao. Der erste Schritt, den wir in Erwägung ziehen in so einem Fall, ist, dass wir die Frauen erstmal psychologisch behandeln, durch die psychologische Unterstützung, die wir eingerichtet haben, damit wir auch dahingehend die gesellschaftlichen Ängste oder Problematiken, Thematiken ansprechen können. Das zweite, was wir dann in die Wege leiten, ist, dass die meisten Frauen wirklich also dem Tod entfliehen sind. Es kommt je nach Schwere der Verletzung an, die sie dann haben, die wir dann auch durch Ärzte, die wir eingerichtet haben, behandeln lassen. Und natürlich als drittes alle Grundbedürfnisse, die sie dann haben, dass wir diese zur Verfügung stellen. Wir können mittlerweile sagen, dass viele oder einige Frauen, dass wir es geschafft haben, dass einige Frauen in ihren Familien zurückkehren konnten, nach Bearbeitung oder nach Lösen der Probleme, die sie in der Familie hatten. Natürlich nach gründlicher Untersuchung der Situation, nach reiflicher nachdem wirklich die Familie auf Herz und Nieren auf gut Deutsch geprüft wurde, dass diese Frau, die dann in die Familie zurückkehrt, auch sicher ist und aufgehoben ist. Und dazu müssen sie so eine Art Eid ablegen, dass diese Frau, dieses Mädchen in der Familie geschützt ist und ihr nichts widerfahren wird. Also innerhalb von den sechs, also nachdem die Mädchen oder Frauen zurückgekehrt sind, werden diese aufgesucht, bis zu 6 Monaten nach der Heimkehr, um zu sehen, wie die Situation ist, wie die Lage sich, ob sie sich gebessert hat oder wie sie sich verhält. Case man hier trainiert, die Jani Asayer, was hat der Jo, Schwischkato, Mandalische Habiten? Also wir haben Fälle, in denen die Frau wieder heiraten konnte, wieder ein ganz normales Leben starten konnte, Kinder mittlerweile hat. Balam Case man hier, Perschmar. Wir haben aber auch leider Gottes Fälle, bei denen halt auch nach 6 Monaten nicht mehr, dass wir nicht mehr wissen, wo die Frau ist, was mit ihr abgeblieben, wo sie geblieben ist und was mit ihr passiert ist. Und wir gehen in den meisten Fällen davon aus, dass sie umgebracht wurde. Wir haben auch Fälle, in denen leider weder die Regierung noch wir was anrichten können. Die Familie wollen diese Mädchen oder Frauen nicht mehr akzeptieren, annehmen. Die Gesellschaft will es nicht mehr. also will diese Frau nicht mehr akzeptieren. In solchen Fällen müssen wir mit den Vereinen, also internationalen Vereinen, kooperieren, dass diese Frauen unter neuer Identität wie nach Amerika oder aber nach Europa übermittelt werden. القانون القانونية و أقل ياساي جعفالي جيبا جيب كليا تأثيرنا ببو الشلطانتاني ناو شارعتاني كردستان. Wenn das Jafari-Gesetz in Kraft tritt, wird tatsächlich wird das Gesetz keinen Einfluss auf diese Frauenhäuser haben im Kurdistan. Also im kurdischen Teil. Olcan Şalkarakan, bu hizb, bu sırrı, bu esta hükümet akad, hükümet de iparizi. Anfangs waren diese Frauenhäuser von bestimmten Parteien verwaltet und unterstützt worden, aber mittlerweile werden diese Frauenhäuser auf Regierungsebene geschützt. Also wir hoffen, dass wir in Kurdistan die Regierung, die wir haben, schützen können und dementsprechend auch die Frauenhäuser mit. Aber im Süden des Iraks oder in weitesten Teilen des Iraks gibt es leider diese Frauenhäuser überhaupt nicht. Also die Kultur, die irakische Kultur oder die Regierung erlaubt diese Frauenhäuser überhaupt nicht. Es gibt sogar Fälle, dass manche Frauen halt wirklich nach Kurdistan geflohen sind. Aber also wir gehen davon aus, dass viele linke Parteien diese Frauen unterstützen, also im Geheimen natürlich. Beispielsweise gab es ja einige Emos, also diese die dann beschützt wurden von den Linken. Aber im Geheimen alles. Genau. Die nächste Frage, genau. Erstmal danke fürs Kommen und danke für den Vortrag. Und meine Frage ist jetzt bezüglich, vorausgesetzt, dass es dieses Jahr Basali sozusagen abdankt, beziehungsweise es dann Neuwahlen gibt und die Notstandsgesetze dann aufgehoben werden. Wie könnte das die Situation der Frau in der autonomen Region Kurdistan verbessern? Vor allen Dingen, wenn man so Sachen betrachtet, dass die Unzufriedenheit in der Bevölkerung nach meinen Quellen allgemein relativ schlecht ist. Ich beziehe mich da auch zum Beispiel, dass Soldaten teilweise kein Sold bekommen, die Peschmerga, dass auch dass allgemein sehr viel Propaganda gemacht worden ist für das Referendum, aber dann die Truppen dann in Bezug auf Clanstrukturen dann zurückgezogen worden sind, als die Irak dann angegriffen worden ist. Was für Änderungen könnten sich da geben? Könnte die Region allgemein auch wieder durch die Öffnung der beiden Flughäfen sozusagen mehr weltoffener werden und dadurch vielleicht auch ein Gegengewicht sich ergeben durch das, was im Irak voraussichtlich passieren wird, also diese Gesetzesinitiativen da? Yeah. Also die Frage war sehr umfangreich, aber wir gehen auch. Kein Problem. Vielen Dank. Du hast sehr gute Informationen. Du bist sehr gut informiert. او یا سانین اینا قهر موقعنیه بلکو ما فی کرد همو ما فکرانی به دستور چست خواهم به دستوری عراق بس عراق تجاوزیه که یعنی عراق ولاته که باوری به ما فی مروق به دستور به هیچ نیه Also diese Notstandsgesetze, die sind, wie das Wort auch schon sagt, also das sind eigentlich vorübergehende Gesetze. Eigentlich haben die Kurden im eigenen Parlament niedergeschriebene, also feste Gesetze, die aber von der irakischen Regierung nicht angenommen werden. Also die werden halt ganz anders gehandhabt. Sie gehen gar nicht drauf ein. Es war immer bei der Sur Halimiki Federali. Yani Mafi Federali ist man her. Also wir sind eigentlich ein Föderalstaat, wenn man nach dem Referendum. Aber nach dem Referendum hat uns Irak alle Mächte entzogen, die wir hatten. Deshalb will er Irak, also wirklich nach den Neuwahlen, die komplette Gesetzgebung streichen. Und Türkei, Erdogan schon eben das Turi Elmani, der Türkei Kaba Islami Hawaii, aber nicht Khalid. Also wie als Beispiel, wie die Türkei momentan halt auch vorhat, wie der Erdogan, die Gesetzgebung im Land, also die auch die die Machtverteilung im Land komplett umstürzen will und eine islamische Regierung an die Macht bringen möchte, so ist das, also so wird das auch wahrscheinlich im Irak passieren. Das Abdanken von Barzani hat wirklich nichts an der Situation geändert. Weil er einen großen politischen Fehler gemacht hat. Er hat halt nicht auf die Kurden gehört, also er hat auf die Mehrheit der Kurden nicht gehört, weil zu dem Zeitpunkt waren die Kurden nicht dafür, dass dieses Referendum durchgeführt wird. Also wir wussten, dass er keine Unterstützung durch die internationalen Mächte erfahren hat und er hat auch vieles verheimlicht, was also im Geheimen beschlossen wurde. Ja, und die Rechnung zahlen jetzt die kurdische Bevölkerung. Also die irakische Regierung war einfach, also hat nach einer Möglichkeit gesucht, die Kurden wirklich so klein wie möglich zu halten oder so klein wie möglich zu machen. Aber Barzani hat ihnen wirklich so ein bisschen Zündstoff gegeben, also einen Weg bereitet, um das in die Wiege zu leiten. چند ساله به پاره کی زور کم شرکه است معاشکشی کم کرایو نیشه نشیه Also die finanzielle Situation, also ist sehr, sehr, sehr schlecht im kurdischen Teil. Die Peschmerga hatten damals einen sehr geringfügigen Lohn von der Regierung ausgezahlt bekommen, aber mittlerweile gibt es den auch kaum mehr. Also auch der Rest der Bevölkerung erhält keinen Lohn mehr. Und es, also alles, was damit zu tun hat, also alle Ämter haben ihre Arbeiten niederlegen müssen oder einschränken müssen. Die Flughäfen sind ja auch dementsprechend geschlossen. Rojane, immer an der Halbmatare, gleich immer, sie hat so 6 Millionen Dollar. Täglich werden bis zu 360 Millionen Dollar, US-Dollar, minus gemacht aufgrund des Schließens. Also die irakische Regierung möchte die komplette Auflösung des kurdischen Parlaments und der Partei. كم أندام أو أني ناتو عن المعور كنا كومون قايش كان أو أنا معاش كان ميا. Also ich gebe dir ein kleines Beispiel, die Schwerbehinderten in der Gesellschaft, die eigentlich unterstützt werden müssen, haben beispielsweise sie kriegen nichts vom Staat, sie kriegen auch erfahren keine Unterstützung. Oh, was okay. Das ist die Situation. بلان بالتأكيد أجل مطارا كان بكرة توا هوادارين أو كساني كانت ناشنالا كان بتوان زيادة بين خدمة كان تدنياش عندي وكا دتوان كارثة كان ده كان. Ja, also wenn die Flughäfen wieder eröffnet werden, gehen wir davon aus, dass wirklich auch international, dass wir Kunden international unterstützt werden können und dass viel angerichtet werden kann, also ausgerichtet werden kann. Die irakische Regierung hat heute den Beschluss verlängert, dass die Flughäfen auf weitere 3 Monate geschlossen bleiben. So gelangen unsere Stimmen, also den wir als Kurden eigentlich verfolgen, nirgendwo hin. Also der französische Außenminister wollte nach Kurdistan reisen, also Südkurdistan, und er wurde nicht empfangen, also er konnte nicht einreisen. Junge Menschen, die gerne nach Halabja reisen würden, um sich die Stadt anzusehen, können da einfach nicht runterfliegen. Vielen Dank. Okay, der Abend ist jetzt ziemlich weit fortgeschritten, deswegen würde ich das dir nochmal gleich das Mikrofon geben und im Anschluss hat Reppa noch etwas und dann würden die Frauen abschließende Worte für uns alle finden. Ich fasse mich mal kurz. Im Namen der kurdischen Gesellschaft in Karlsruhe grüße ich die Damen ganz herzlich. Es erfüllt mich mit unheimlicher Stolz, hier 3 kurdische Frauen zu sehen. Die eine macht wichtigere Arbeit als die andere. Vor allem in der Basis direkt mit Frauen, Frauen schützen, Kinder schützen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Arbeit. Und daher mein herzlichen Dank im Namen alle Opfer, die hier heute nicht sprechen können. Eine kurdische Frau, die sich mit dem Gesetz, Scharia-Gesetz, zivile Gesetz, den Schiiten, den Sunniten, allen möglichen Subkulturen und Religionen auskennt, auseinanderlegen kann. Das ist etwas ganz Besonderes. Auch Ihnen herzlichen Dank. Und sie ist Kurdin und steht hier als Frau und Kurdin. Und das macht mich wirklich stolz. Und wir haben eine Frau, die eine kurdische Stadt leitet, die Bürgermeisterin von Halabja. Wer Halabja und ihre Geschichte kennt, weiß, wie schwierig es ist, in diesem unglaublich politisch schwierigen Lage geografische Lage, eine Stadt politisch zu führen und politisch zu vertreten. Das haben sie wunderbar gemacht, auch ihre Worten, das, was sie gesagt haben, ist bei mir ganz tief, habe ich in meinem Herzen gespürt, und auch Ihnen ganz herzlichen Dank. Das ist etwas natürlich, das auf Leyla Qasim zurückgeht, das auf Şehit Beritan zurückgeht, das auf Arin Mirkan zurückgeht und jetzt zuletzt auch in Afrin auf Şehit Zavender zurückgeht. Und ich möchte nochmal betonen, gerade in Afrin, und es sind gerade laut Berichten, und das, was ich so höre und sehe und für mich recherchiere, sind hauptsächlich Frauen mit einfachen Mitteln sich gegen aschaischen, altmodischen, osmanischen, islamistischen Heer, Militär wehrt, und zwar richtig toll, mit Erfolg. Seit knapp 40 Tagen halten sie gegen einer der größten militärischen Macht der Welt und zweite stärkste militärische Macht der NATO. Und das machen sie wunderbar. Und das sind kurdische Frauen. Dank ihnen und dank ihrer Arbeit machen diese Frauen die Arbeit. Das ist wunderbar. Sie bedanken sich recht herzlich für die netten Worte, für die Aufklärung. Und danke für die umfangreichen Informationen, die Sie über die Kurden und kurdischen Frauen haben. Genau. Wir hatten letztes Jahr nochmal eine Gruppe von Südkurdistan da. Eine studentische Gruppe hat uns besucht und hat uns sehr erfreut. Das ist sehr, sehr schön. Aber was ich gesehen habe, auch durch meine Bürgermeisterin, wie sie es erzählt hat, dass kurdische Frauen eine kleine Lichtlein im Nahen Osten ist, und zwar, ob es jetzt eine Region Kurdistan gibt oder nicht, das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass ihr Herz und die Herz der Frauen in Afrin gleich schlägt und für das Gleiche kämpft, und das ist wichtig für die Menschheit, nicht nur für die Kurden. Ich denke, was wir brauchen, sind nicht Grenzen, sondern einfach unser Wunsch nach Freiheit, nach Gleichberechtigung, und das machen alle kurdischen Frauen wunderbar. Dafür herzlichen Dank an alle. Eine Frage habe ich nochmal. Wie haben Sie es geschafft, trotz keinen Flughäfen in Kurdistan nach Deutschland zu kommen? Wir sind über Bagdad nach, also das ist eine gute Frage, wir sind über Bagdad nach Deutschland geflogen. Ja. Revol hat sich sehr für sie eingesetzt, dass die nach Deutschland kommen konnten. Genau. Achso. Okay. Danke für alle, dass Sie hier erscheinen sind. Ich bin stolz, dass von Kalisto so viele Leute da sind, tatsächlich. In Kalisto habe ich so gefühlt immer, wir arbeiten gegenseitig nicht miteinander, sondern gegeneinander. Leider ist es so. Ich habe so gefühlt. Schade. Aber bezüglich der Sache, dass ich kurz Klärung machen, es geht darum, dass sie oft über Polizei geredet haben, dass sie mit Polizisten auch zusammengearbeitet haben. Das will ich gerne dazu sagen. Ich war selber dort. Ich habe sogar auch mitgekriegt, dass eine Frau mit Polizisten bei einer Familie war und haben eine bedrohte Frau rausgenommen haben. Und sie haben geschafft, dass zum einem Frauenhaus gebracht werden. Ohne diese Polizisten hätten definitiv sie umgebracht. Muss ja, also ich glaube, vorher, das wäre sehr, sehr negativ gesehen, dass man sagt, mit Polizisten zusammenarbeiten. Aber dort leider ist es so, muss man so machen. Ohne Unterstützung von Polizei, die Frauen, die hier gerade gesessen sind, definitiv können nicht ihre Arbeit leisten. Das wollte ich nur kurz klären. Danke für Ihr Kommen. Ich hätte dazu eine Frage, weil irgendwie so ganz verstehe ich es eben noch nicht, weil es ja schon ein Widerspruch ist, wenn von staatlicher Seite eben diese Zustände ja auch eingerichtet werden oder eben nichts dagegen gemacht wird, dann aber die Polizei darin eingreift. Also vielleicht habe ich es auch irgendwie missverstanden da in einem Punkt, aber das ist mir noch unklar. أنا من ناس هريمي كردستان ماز العراق نفهم العراق حكومة وبوليس اعتراف بالمرتجين على صونا شيء على زين. Also ich rede vom kurdischen Teil, nicht vom gesamten Irak. Im Irak wird Gewalt gegenüber einer Frau, also das wird gar nicht, es ist nicht der Rede wert, also da wird gar nichts gemacht. Also im kurdischen Teil, nachdem wir dieses Gesetz erlassen haben, 2011, also in Kurdistan, gegen Gewalt gegen Frauen. Um dieses Gesetz umzusetzen, wurde eine komplette Einrichtung erschaffen. Also es wurde, diese Einrichtung wurde genauso betitelt wie das Gesetz, also Gewalt gegen Frauen, gegen Gewalt gegen Frauen, und es wurde also intern in der Polizei nochmal ein Komitee, also eine kleine Gruppe gebildet, die sich dafür eingesetzt hat. Und ein Gericht, also gegen häusliche Gewalt, wo ich auch selber als Richterin 2 Jahre tätig war. Und diese Frauenhäuser wurden also rechtlich gesehen von der Regierung aufgebaut. Also diese Einrichtungen, wie erwähnt, die Regierung, die Polizist, also die Polizei, diese Sondereinheit der Polizei, die sich dafür einsetzt, und diese Frauenhäuser, die kooperieren zusammen, arbeiten miteinander. Trotzdem gibt es natürlich Unstimmigkeiten und Schwierigkeiten. Es gibt auch wirklich viele, die aufgrund der Kultur, also weil sie einfach gehemmt sind durch die Kultur, einfach nicht in diese Frauenhäuser aufsuchen. Was ich spannend finde, wird man so sagen, Casey Roman her, herzen der Hukmat, herzen der Polis her, Balam der Verbala, dass sie Fesane kann, ja, gut, Boni, Hesi, der Salat, die Hesbi, Wadat, der ich nachher, Agel, der Schalter, bis der Herr, der Schalter, ich bin, sehr über Herr, der Kuschen. Also, wie auch vorhin angeführt, haben wir auch manche Fälle, die, wo die Frauen einfach, also wo wir auch als Regierung, Polizei und Frauenhäuser nichts anrichten können, weil diese Frauen einfach, weil die Familien dieser Frauen politisch durch eine politische Partei so stark sind oder einfach so. Ja, einfach so stark sind oder gegen diese Einrichtungen sind, dass wir nichts anrichten können und die Frauen dann leider umgebracht werden, oder? Oh, was ich nur so meine, gell? Ich halte keine Verabredung, auch die Frauen, keine Dere und Kurdistan, weil da der Europa und Amerika, eine Beschiede in Kurdistan, da kann der Ewa, eine Ewa, schöne Knie, eine Tölle, wo auch die Sahne, eine Ewa, die Paris sind, haben alle Schotter, keine Amerika, بعد بقي أو سيستم يخوان هنا هشمان إن الشاطر كان أو رومان إن تأسش. Und also wenn wir nichts mehr anrichten können, also wenn wir nichts mehr in die Wege leiten können, sind wir darauf angewiesen, dass die internationalen Vereine sich mit uns zusammentun, um diesen Frauen dann zu helfen. Wir haben auch viele Frauenhäuser, mit denen wir in Europa kooperieren oder auch in Amerika. Deswegen bitte ich um Ihre Unterstützung, dass wir weitere Unterstützung durch die Vereine, also durch die hier existierenden Vereine erfahren. دورات زيادة في نوع لبوبات الاجتماع النفسي كان من كبتوان إيش كان لك الشرع إيه ما ولا قد كيسا كان dass wir vielleicht Kurse oder Seminare zusammen aufbauen, indem wir über psychologische Aspekte oder gesellschaftliche, soziokulturelle Geschichten ansprechen können und bearbeiten können. Hallo, Hallari, Eo, Hallari, Bradera, Kata, Duskazani, Eo, Kassani, Kin, Mach, Barbarin, Eo, Kassani, Kin, Lemach, Vichnan, Ishtakan. Natürlich durch Sie alle und durch Ihre Freunde, die sich vielleicht in dieser Sache einsetzen, dass wir vielleicht gemeinsam Besseres erreichen können, weil wir natürlich wissen, dass Sie die Rechte, Menschenrechte wahren und die Menschenrechte hier geben. حليب كان ياخذ هالبرنجاري تهديد وهرشه بيتو بتوان بنيان دبو اوروبا اذا قال شو انا كان يبسان دا ايوما هنبي damit wir einfach wenn wir in so einem Fall nichts mehr anrichten können wir vielleicht einen Zufluchtsort hier bei Ihnen finden können dass dann hier eine Lösung gefunden wird يا بتوان داري ايو والد خبركاني ايو فيربين شون ما بكين بيز كده شرطه حليدي كده من بوشنا لدنا وخبسان لنا عراقا Oder dass wir einfach durch sie erfahren, wie wir bessere Lösungswege einschlagen können, damit diese Frauen einfach besser geschützt werden oder auf andere Wege einfach geschützt werden bei uns. Ach, von mir geht es aber. Aber haben wir ein paar Wände, wo so viel Siasi Öchtesalvi auch. Ja, mach auch mal ein Mutabai, so viel Bandi. لو کاتی اون رو فانه باشه بیا تندو تیجیش لکم و بیا کنان زرو کمه بیتا حالا ایما همون شتکن من هر سیلی راو Also diese Situation, die wir angesprochen haben, die hängen alle zusammen. Also sowohl die finanziellen Aspekte als auch die Gesetzesgrundlage, die sobald die finanzielle Basis und auch die Gesetze komplett durcheinander gebracht werden, steigt die Rate dieser Gewalttaten. Aber wenn alles im Einklang ist, haben wir auch weniger Probleme oder haben wir weniger Fälle, die wir behandeln. Ja, die gibst du ein letzter Wort an die Frauen. Okay, dann würde ich jetzt das Wort an die Frau nochmal übergeben für uns abschließende Worte zu geben. Also ja, ich kann nicht tun. Aber ich will mich ganz herzlich bei dieser lieben Dame bedanken, dass sie heute ganz großartig auf die Website haben. Danke. Ich danke Ihnen auch. ich entschuldige mich für die Hänger, die ich hatte, aber wenn man zu viel redet, dann bleiben einem manchmal die Worte weg. Aber ich hoffe, ich habe mich klar genug ausgedrückt, dass alle die Sache halt verfolgen konnten. Ja, danke für den Abend, danke fürs Zuhören, auch von den Damen und eine gute Heimfahrt.